Also ich finde ihn gut so. Muss halt gut ausfallen. Auf jeden Fall. Wir machen ja auch erotische Musik. Mit Sauerkrautgeruch. Nein, wir machen erotische Musik. Ey, wie man so einen Schluss schreiben kann. Ich hab schon auf die E-Mail, wie ich geschrieben hatte. Er hat bestimmt ein Porno geguckt und überlegt, ob er da Bratwurst Sauerkraut frisst. Ich glaube einfach, er hat dann Jan auf dem Foto gesehen und hat einfach nur, weißt du... Erotik! Ich sag nur Bananen und Äpfel, wa?